sich noch ein bisschen mehr durchsteppen. An unserem Konzept haben wir noch ein bisschen Arbeit. Nee, wir haben gerade überlegt, dass wir vielleicht auf jeden Fall auch zwei Waggons aufteilen mit den Leuten, weil so ist es, weil der Knubbel in der Mitte und außen. Ja, das ist nochmal ein kleines Gewicht, das ist stärker. Mal gucken, ob man das zumindest hier so in dem Umkreis versteht.